Im Jahr 2006 bekam der Fernsehstarkoch Jamie Oliver 400 Millionen Euro von der britischen Regierung, um das Essen in den britischen Schulkantinen zu revolutionieren. Wobei das ein unpassendes Verb ist, da es Revolutionen nur von unten geben kann. Was Oliver machte, war eher eine feindliche Übernahme von oben. Er setzte sich dafür ein, dass in Schulkantinen nicht mehr Pommes und Chicken Nuggets ausgegeben werden, sondern Obst, Gemüse und Vollkornprodukte. Reiche Leute essen. Die Eltern der Kinder brachten daraufhin Hamburger und Pommes zur Schule, weil ihre Kinder den überteuerten, fettarmen Mist nicht essen wollten, was dazu führte, dass man die Eltern vom Schulgelände verscheuchte. Dabei ist es ja vollkommen verständlich, dass die Eltern wütend waren auf den Fernsehkoch, der plötzlich Geld damit verdiente, Brokkoli-Rezepte an subventionierte Schulkantinen zu verkaufen.